Wo ist das nächste Antiquariat? Wo ist die nächste Apotheke? Wo ist das nächste Kolonialwarengeschäft? Wo ist die nächste Feinkosthandlung? Wo ist die nächste Buchhandlung? Wo ist das nächste Schuhgeschäft? Wo ist der nächste Gemüseladen? Wo ist das nächste Tabakwarengeschäft? Wo ist das nächste Warenhaus? Einkaufen. Können Sie mir bitte einen billigen Fernseher empfehlen? Wie kann man dorthin kommen? Seien Sie so gut. Ich will nur mal nachsehen. Ich möchte. Zeigen Sie mir bitte diese Schuhe. Haben Sie die Schuhe? Ich möchte noch eine dunkle Hose. Ich will nichts, was zu teuer ist, kaufen. Zeigen Sie mir bitte noch die rote Tasse. Haben Sie noch etwas billiger? Haben Sie noch etwas besser? Haben Sie noch etwas größer? Haben Sie noch etwas kleiner? Darf man es anprobieren? Wo ist die Umkleidekabine? Was für eine Größe ist das? Passt es gut? Es steht Ihnen gut. Das passt Ihnen gar nicht. Es ist zu kurz. Es ist zu lang. Es ist zu eng. Es ist zu lose. Können Sie das umarbeiten? Wie lange dauert die Umarbeitung? Geben Sie mir bitte ein paar Halbschuhe. Geben Sie mir bitte ein paar Schuhe. Geben Sie mir bitte ein paar Stiefel. Diese sind zu eng. Diese sind zu weit. Diese sind zu groß. Diese sind zu klein. Gibt es eine Nummer größer? Ich brauche eine Größe kleiner. Haben Sie etwas Ähnliches in Schwarz? Das ist aus Atlas gemacht. Das ist aus Samt gemacht. Das ist aus Batist gemacht. Das ist aus Velvet gemacht. Das ist auch Wildleder gemacht. Das ist aus Leder gemacht. Das ist aus Frottiertuch gemacht. Das ist aus Seide gemacht. Das ist aus Wolle gemacht. Ich brauche etwas Ähnliches. Ich möchte etwas Dunkleres haben. Diese Farbe gefällt mir nicht. Was kostet das? Ich verstehe nicht. Schreiben Sie das bitte auf. Das trifft genau meinen Geschmack. Das ist nicht ganz das, was ich brauche. Ich nehme es. Darf man das umtauschen? Ich will das zurückgeben. Wann kaufen Sie ein? Dort gibt es schöne Waren. Wo ist hier ein Warenhaus? Wo kann ich das kaufen? Wo kaufen Sie Lebensmittel? Herr Schenk ist in der Halle. Das Warenhaus ist drüben. Dort gibt es viele Geschäfte. Ich brauche einen neuen Mantel. Welche Größe haben Sie? Kann ich den Anzug anprobieren? Wo muss ich den Anzug bezahlen? Zahlen Sie bitte an der Kasse. Packen Sie bitte alles zusammen. Die Jacke passt mir nicht. Die Hose da gefällt mir besser. Monika hatte ein neues Kleid. Ich möchte Schuhe Größe 27. Wo kann ich Wäsche kaufen? Ich möchte ein Pfund Käse. Sind die Brötchen frisch? Ich möchte ein Kilo Fleisch. Wo ist hier eine Buchhandlung? Haben Sie ein Lehrbuch? Ich interessiere mich für Bücher. Haben Sie diese Zeitschrift? Haben Sie Zeitungen in Deutsch? Welche Zeitung lesen Sie? Die Bücher sind recht teuer. Das ist sehr billig. Waren Sie schon in der Stadt? Es ist heute ziemlich kalt. Wann besichtigen wir die Stadt? Danach kommen wir zurück. Wir haben eine Besprechung. Der Direktor ist nicht da. Sehen Sie nach, wo er ist. Die Hälfte der Arbeit ist da. Was steht auf dem Programm? Ich bin in unserer Vertretung. Wie lange dauert die Konferenz? Das kann ich nicht genau sagen. Das hängt von Ihnen ab. Wo befindet sich hier die Post? Hier ist ein Brief für Sie. Haben Sie Briefmarken? Ich muss ein Paket abholen. Wir haben einen Brief geschickt. Sie müssen Zoll zahlen. Schicken Sie ein Telegramm. Ich kann die Schrift nicht lesen. Wie ist Ihre Anschrift? Hier steht der Absender. Ich bin Empfänger des Briefes. Da ist die Postleitzahl. Schicken Sie das mit Luftpost. Wie heißt der Teilnehmer? Die Straße führt direkt zur Post. Ist das Fernamt? Das Telefongespräch. Rufen Sie bitte Herrn Weiß. Hier spricht Frau Breuer. Wann kommt er zurück? Ich rufe später an. Richten Sie bitte aus, dass Klaus angerufen hat. Lassen Sie Herrn Weiß mich anrufen. Können Sie ihm eine Meldung ausrichten? Sie sind falsch verbunden. Ist das Nummer 253620? Er ist momentan nicht da. Rufen Sie bitte um 5 Uhr nachmittags an. Verbinden Sie mir mit dem Arzt. Ich weiß nicht, ob er da ist. Richten Sie aus, dass ich da bin. Rufen Sie noch einmal an. Ich rufe Sie an. Auf Wiedersehen. Wer ist am Apparat? Wo ist hier eine Telefonzelle? Man hat uns unterbrochen. Holen Sie Fred an den Apparat. Wo kann ich telefonieren? Kabine 8 ist frei. Ich bekomme keinen Anschluss. Moment, ich sehe gleich nach. Versuchen Sie es noch einmal. Haben Sie Verbindung mit Wien? Gehen Sie aus der Leitung. Das Zimmer ist nicht schlecht. Ich höre Sie schlecht. Sprechen Sie bitte lauter. Wann ist die Bank geöffnet? Das kostet 15 Rubel. Ich möchte Geld umtauschen. Bestätigen Sie den Umtausch. Deutsche Mark steht hoch im Kurs. Das bekommen Sie am Schalter 6. Wo muss ich unterschreiben? Nehmen Sie Reisechecks? Wo kann man Reisechecks einlösen? Mit welcher Währung bezahlen Sie? Die Natur ist dort sehr schön. Am Wochenende fahren wir ins Grüne. Ist die Umgebung Berlins schön? Wir fahren an den See. Der See liegt im Wald. Wir gehen oft spazieren. Wo kann man hier baden? Mein Freund fährt gern Boot. Dann bis morgen. Abgemacht. Interessieren Sie sich für Sport? Ich treibe gern Sport. Sie kann nicht schwimmen. Wir spielen heute gegen Spartak. Spielen Sie gern Fußball? Mein Freund läuft sehr schnell. Am Sonnabend laufen wir Ski. Viele Studenten joggen jetzt. Ich habe nicht viel Freizeit. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Haben Sie ein Hobby? Ich habe die Musik sehr gern. Sammeln Sie Briefmarken? Ich höre gern Jazz. Ihr spielt viele Instrumente. Spielen Sie Gitarre? Sie lernt Klavier spielen. Haben Sie Volkslieder gern? Kannst du singen? Gehen wir mal in die Diskothek. Sie tanzt sehr gut. Er ist ein guter Tänzer. Ab und zu laufe ich Ski. Wollen wir heute mal ausgehen? Gehen Sie oft ins Kino? Hast du Krimis gern? Diese Krimi läuft schon. Der Film hat mir nicht gefallen. Ich möchte Sie ins Theater einladen. Gehen Sie oft ins Theater? Wann beginnt die Vorstellung? Das schaffen wir noch. Die letzte Vorstellung beginnt. Wir sitzen im Parkett. Unsere Plätze sind im ersten Rang. Beeilen Sie sich bitte. Abends sehen wir Pferden. Wir bringen Nachrichten. Wann beginnt diese Sendung? Wo finden die Wettkämpfe statt? Das Spiel wird direkt übertragen. Unsere Mannschaft hat den ersten Platz. Haben Sie einen neuen Fernseher? Mach mal den Fernseher an. Wo kann ich einen Bus bis Fulda nehmen? Welchen Bus muss ich bis Fulda nehmen? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist die Busendstation? Wann fährt der erste Bus zum Stadion? Wann fährt der letzte Bus zum Hafen? Wann fährt der nächste Bus zum Bahnhof? Wie oft verkehren die Busse zum Flughafen? Muss ich umsteigen? Wie lange dauert die Fahrt? Können Sie mir sagen, wann ich aussteigen muss? Ich will an der Hauptstraße aussteigen. Steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus? Wie finde ich den Weg? Fahren Sie auch zum Stadion? Fahren wir lieber mit dem Bus. Wo hält der Bus? Linie 13. Ich fahre gern mit der Straßenbahn. Am Theater steigen Sie um. Wo ist die Haltestelle? Ich fahre immer mit dem Bus. Steigen Sie jetzt aus? Dort steigen Sie in den Bus ein. Das ist die vierte Station. Ich möchte zur S-Bahn. Wir fahren immer mit der U-Bahn. In welche Richtung gehst du? Der Bus steht an der Kreuzung. In einigen Minuten sind wir da. Ich gehe gern zu Fuß. Wo bekommt man Fahrscheine? Ist es noch weit bis zum Hafen? Fährt der Bus über die Brücke? Lassen Sie mich bitte durch. Wann hat Dr. Hirsch Sprechstunde? Was fehlt Ihnen? Ich fühle mich ganz wohl. Ich habe Fieber. Machen Sie den Oberkörper frei. Was tut Ihnen weh? Haben Sie Halsschmerzen? Ich habe mich erkältet. Ich habe Grippe. Was verschreiben Sie mir? Das Medikament ist ganz neu. Wo ist die nächste Apotheke? Wie soll ich diese Arznei nehmen? Die Arznei gibt es nur auf Rezept. Ich brauche Tabletten gegen Grippe. Das gibt es nur als Tropfen. Gurgeln Sie morgens und abends. Mir tut der Magen weh. Dieses Mittel ist mir verschrieben. Nehmen Sie das zweimal täglich. Die Arznei ist rezeptpflichtig. Das Mittel wirkt schnell. Seit wann sind Sie krank? Das ist meine alte Krankheit. Das ist ein sehr starkes Mittel. Ich fühle mich schwach. Ich brauche eine Rückfahrkarte im Schlafwagen nach Kassel, bitte. Was kostet die Fahrkarte nach Leipzig im Internationalwagen? Was kostet die Fahrkarte nach Leipzig im Schlafwagen der ersten Klasse? Was kostet die Fahrkarte nach Leipzig im Schlafwagen der zweiten Klasse? Ist das ein D-Zug? Hält dieser Zug in Eisenach? Wann ist der Zug nach Düsseldorf? Erste, letzte, nächste. Um wie viel Uhr kommt der Zug aus Rostock an? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach München ab? Fährt der Zug nach dem Fahrplan ab? Gibt es im Zug einen Speisewagen? Der Eingang. Der Ausgang. Zum Bahnsteig. Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Köln ab? Auf welchem Bahnsteig kommt der Zug aus Münster an? Das ist der D-Zug. Das Umsteigen ist in Frankfurt. In Köln müssen Sie einen Vorortzug umsteigen. Der Bahnsteig Nummer 4. Dort. Unten. Links. Rechts. Der Zug nach Bonn fährt um 7 Uhr vom Bahnsteig Nummer 5 ab. Der Zug Nummer 3 nach Kiel hat 10 Minuten Verspätung. Der Zug hat 20 Minuten Verspätung. Darf ich vorbei? Ist dieser Platz besetzt? Ist dieser Platz frei? Rauchen verboten. Ich glaube, das ist mein Platz. Sagen Sie bitte, wann kommen wir nach Stuttgart an? Ich fahre oft mit der Eisenbahn. Wie komme ich zum Bahnhof? Welchen Zug kann ich nehmen? Ich bin jetzt am Hauptbahnhof. Wo ist der Fahrplan? Das kostet ungefähr 100 Mark. Wann kommt der Zug in Köln an? Ich fahre lieber mit dem D-Zug. Wie hoch ist der Zuschlag? Wann fährt der Zug ab? Wie komme ich zum Bahnsteig A? Wo fährt der Zug ab? Gleis 3. Das Abteil ist besetzt. Ihre Fahrkarte bitte. Wir haben 15 Minuten Aufenthalt. Der Zug hat 10 Minuten Verspätung. Wann kommt das Flugzeug aus M an? Gibt es ein Flugzeug nach Berlin? Wann fliegt das Flugzeug nach Hamburg ab? Ich möchte eine Flugkarte nach Paris kaufen. Was kostet das Flugzeug bis Moskau? Was kostet der Flug hin und zurück? Um wie viel Uhr fliegt das Flugzeug ab? Wann soll ich die Bordkontrolle durchgehen? Wie ist die Nummer der Flugreise? Hier ist meine Flugkarte. Hier ist mein Reisepass. Hier ist mein Gepäck. Hier ist mein Handgepäck. Was soll ich für das Übergewicht zahlen? Helfen Sie mir bitte den Sicherheitsgürtel anschnallen. Helfen Sie mir bitte den Ziehsessel nach hinten schieben. Mir ist übel. Mir schmerzen die Ohren. Geben Sie mir bitte einen Cognac. Geben Sie mir bitte ein Wasser. Geben Sie mir bitte Pillen. Geben Sie mir bitte eine Tüte. Wie lange dauert der Flug? Wann haben Sie den Flug gebucht? Wann fliegt das Flugzeug ab? Wann sind Sie auf dem Flugplatz? Ist der Flughafen weit von hier? Wann ist die Abfertigung? Ich habe nicht viel Gepäck. Stellen Sie das auf die Waage. Das ist eben durchgesagt worden. Wann sollen wir landen? Wie lange fliegen wir schon? Wann läuft das Schiff nach Bremen aus? Wann läuft das Schiff in Lübeck ein? In welchen Häfen legt das Schiff an? Legt das Schiff im Hafen von Kiel an? Wie lange liegt das Schiff im Hafen? Wo ist meine Kabine? Wo ist unsere Kabine? Auf welchem Deck ist meine Kabine? Auf welchem Deck ist unsere Kabine? Wie heißt dieser Hafen? Ich hatte eine Panne unterwegs. Bitte volltanken. Wechseln Sie bitte das Öl. Was ist los? Der Motor läuft nicht richtig. Wo ist die nächste Werkstatt? Wie lange dauert die Reparatur? Ich wünsche Ihnen gute Fahrt. Schleppen Sie mich bitte ab. Wo kann man das Auto waschen lassen? Wie komme ich zur Autobahn? Zeigen Sie mir Ihre Wagenpapiere. Ist etwas passiert? Hier ist ein Unfall passiert. Rufen Sie bitte die Polizei. Die Passkontrolle. Passkontrolle durchgehen. Wo ist die Passkontrolle? Hier ist mein Reisepass. Hier ist mein Einreisevisum. Hier ist mein Ausreisevisum. Hier ist mein Durchreisevisum. Das Ziel meiner Reise ist eine Dienstreise. Das Ziel meiner Reise ist privat. Ich werde mich hier einige Tage aufhalten. Ich werde mich hier eine Woche aufhalten. Ich werde mich hier 2 Wochen aufhalten. Ich werde mich hier einen Monat aufhalten. Der Zoll. Zollkontrolle durchgehen. Gepäckkontrolle durchführen. Seien Sie so gut, geben Sie mir bitte ein Formular der Zollerklärung. Hier ist mein Gepäck. Sie sollen dafür Zoll bezahlen. Wie viel soll ich Zoll bezahlen? Ich habe eine Zigarettenstange. Ich habe eine Flasche Wodka. Ich habe eine Flasche Wein. Dollar, Pfund Sterling, Frank, Mark, zollfrei, verboten, Gegenstände, die verzollt werden müssen, die Währung, Gold, Silber. Wann passieren wir die Grenze? Ihren Pass bitte. Wann ist die Passkontrolle? Ich bin Bürger Russlands. Haben Sie etwas zu verzollen? Ist das Ihr Koffer? Ich habe eine gute Kamera. Fahren Sie oft ins Ausland? Ich habe keine ausländische Währung. Dort sind alle Namen aufgeführt. Diese Waren sind zollpflichtig. Die Kamera ist zollfrei. Eins plus eins ist zwei. Drei minus eins ist zwei. Zwei mal zwei ist vier. Zwei plus drei ist fünf. Drei mal zwei ist sechs. Sieben minus drei ist vier. Acht durch zwei ist vier. Drei mal drei ist neun. 10 durch 2 ist 5, 7 plus 4 ist 11, 12 minus 4 ist 8. Seit Juni, ab Juni, im August, der vorige Monat, der nächste Monat, vor einem Monat. In einem Monat. Der wievielte ist heute? Heute ist der 2. Mai 1991. Wann und um wie viel Uhr? Am Morgen. Am Tage. Nach Mittagessen. Am Abend. In der Nacht. Gestern. Heute. Morgen. Vorgestern. Am anderen Tage, vor zwei Tagen, in dieser Woche, in der vorigen Woche, in der nächsten Woche, für zwei Wochen, jeden Tag, lange, vor kurzem. Wie spät ist es? Es ist 6 Uhr. Es ist 6:05. Es ist 5:15. Es ist 6:05. Es ist 6:00. Früh. Spät. Zur Zeit. Rechtzeitig. In einer Stunde. In einer Minute. In einer Sekunde. In einer Viertelstunde. In einer halben Stunde. In 3 Tagen. In einer Woche. Конец записи.